Außergewöhnlich positive Zeichen sieht die griechische Regierung in der Rede des EU-Kommissionspräsidenten. Ihrer Meinung nach gibt es starke Parallelen zur sogenannten Erklärung von Athen. Im Abschlussdokument des Gipfels südeuropäischer EU-Länder am vergangenen Freitag lag ein Schwerpunkt auf der Wachstumspolitik. Das europäische Programm für strategische Investitionen müsse verdoppelt werden, forderten die Staats- und Regierungschefs. Und genau das hat Jean-Claude Juncker, nachdem das Programm benannt ist, jetzt vorgeschlagen. Die griechische Regierung zeigte sich auch zufrieden, dass Juncker ankündigte, für ein sozialeres Europa sorgen zu wollen. Die Formulierung intelligente Flexibilität für den Stabilitäts- und Wachstumspakt ist ebenfalls nach dem Geschmack der Regierung von Alexis Tsipras. Griechenland, Italien und andere EU-Länder im Süden halten die Euro-Stabilitätsregeln für zu streng. Begrüßt wurden in Athen außerdem Junckers Aussagen zur Flüchtlingspolitik. Der EU-Kommissionspräsident hatte eine gerechte Verteilung der Lasten in der Flüchtlingskrise gefordert. Die Mitgliedstaaten müssten speziell das Programm zur Umsiedlung von Flüchtlingen beschleunigen. Demnach soll der Rest der EU bis zu 66.000 Flüchtlinge aus Griechenland aufnehmen, was bisher nur zu einem kleinen Teil geschehen ist.